Und ich gehe immer weiter, Schritt für Schritt, gehe immer Richtung Sonne, Schritt für Schritt, suche den Weg aus der Dunkelheit in das Licht, immer weiter, immer weiter. Und ich gehe immer weiter, Schritt für Schritt, gehe immer Richtung Sonne, Schritt für Schritt, suche den Weg aus der Dunkelheit in das Licht, immer weiter, immer weiter. Wie oft hast du dich mir in den Weg gestellt? Wie oft dachte ich, dass es nicht weitergeht? Wie oft hast du mich minderwertig fühlen lassen? Wie oft hast du mich dazu gebracht zu hassen? Zu oft hast du mir Schmerzen zugefügt. Zu oft hab ich mich deiner Logik gefügt. Zu oft hast du uns auseinandergetrieben. Doch ich bleibe dabei und glaub, die Liebe wird siegen. Und ich gehe immer weiter, Schritt für Schritt, gehe immer Richtung Sonne, Schritt für Schritt, suche den Weg aus der Dunkelheit in das Licht, immer weiter, immer weiter. Und ich gehe immer weiter, Schritt für Schritt, gehe immer Richtung Sonne, Schritt für Schritt, suche den Weg aus der Dunkelheit in das Licht, immer weiter, immer weiter. Sag mir, bist du der Teufel? Ja, wie nennst du dich? Denkst du echt, du wirst mich kriegen? Ha, da lache ich. Ich weiß schon viel zu viel über das Leben und dich. Daher garantiere ich dir, nein, mich kriegst du nicht. Denn ich weiß, in Wirklichkeit hast du keine Macht. Du bist die Machtlosigkeit und lichtlos wie die Nacht. Also hör auf, mich zu quälen, ich hab ein Feuer entfacht, das alle bösen Geister wie dich verjagt. Und ich gehe immer weiter, Schritt für Schritt, gehe immer Richtung Sonne, Schritt für Schritt, suche den Weg aus der Dunkelheit in das Licht, immer weiter, immer weiter. Und ich gehe immer weiter, Schritt für Schritt, gehe immer Richtung Sonne, Schritt für Schritt, suche den Weg aus der Dunkelheit in das Licht, immer weiter, immer weiter.